Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Ludwigsburg, den 15. September 93. Wünsche mir Glück, lieber Körner, ein kleiner Sohn ist da, die Mutter ist wohlauf, der Junge groß und stark, und alles ist glücklich abgelaufen. Nicht 6 Tage waren wir hier angelangt, so ging es los. Ich habe Heilbronn verlassen, wo mir alle häusliche Bequemlichkeit fehlte und für diese große Entbehrung keine Entschädigung war. Hier bin ich vortrefflich logiert und meiner Familie, meinen Freunden um ein gutes Teil näher. Ludwigsburg ist von Stuttgart und der Solitude nur 3 Stunden. Die Stadt ist überaus schön und lachend, und ob sie gleich eine Residenz ist, so lebt man darin auf dem Lande. Der Herzog, scheint es, will mich ignorieren, und das ist mir gerade recht. Dein S.